Stellt euch eine Wiese vor, auf der Ziegen grasen. In der Ferne seht ihr hohe Berge. Am blauen Himmel zieht eine einzige Wolke dahin und verändert immer wieder ihre Form. Diese Wiese liegt im Baskenland, ganz im Norden von Spanien. Denn dahin entführe ich euch heute, ins Baskenland. Und die Reise geht nicht nur in ein anderes Land, sondern auch in eine andere Zeit. Denn die Geschichte, die ihr gleich hören werdet, begann vor vielen, vielen, vielen Jahren. Littis Traumfahrt in der Propellermaschine von Uta Maria Heim. Litti, wie gut ich mich an sie erinnere, nach all der langen Zeit. Litti, sie war ungewöhnlich klein. Sie war 10 Jahre alt, aber sie war so klein, dass sie nicht auf dem Tisch sehen konnte. Deshalb musste sie durch Riechen erraten, was es zum Mittagessen gab. Butter. In Farnblätter eingewickelt. Gekochtes Hühnerblut. Und Maismehl. Am liebsten roch Litti Talo. Das war ein nasser Pudding aus Maismehl, der mit Wasser angerührt wurde. Er duftete nur schwach, aber Litti konnte sehr gut riechen, denn ihre feine, scharfe Nase war stark ausgebildet. Außerdem war sie klug und gut im Kombinieren. Sie war extrem rothaarig. Sie war so waschecht rothaarig, wie nur eine besenreine Baskin rothaarig sein kann. Sie hatte Locken aus Kupferdraht und sie hatte einen großen, runden Schädel. Doch ihr Gesicht, das von den wilden Kupferdrahtlocken wie von einer Sonne umrahmt wurde, war so fein gezeichnet wie ein Ahornblatt. Ihre Hände waren winzig, winzige baskische Hände. Die ganze Litti war zierlich und zart, übertrieben zart. Onkel Alfredo behauptete, sie gleiche einer Fee. Litti, ich entsinne mich. An einem heißen Sommertag, als Litti die Ziegen hütete und im Gras lag, schaute sie lange in den Himmel. Plötzlich sah sie eine sprechende Wolke. »Komm mit«, sagte die Wolke, »geh mit mir fort von hier. Oder willst du ewig Ziegenmilch trinken und Löwenzahn essen?« »Wo ziehst du denn hin, Odei?« Litti sagte Odei, weil das auf Baskisch Wolke heißt. Sie hatte noch nie mit einer Wolke geredet, fand es aber ratsam, freundlich zu sein. Denn die Wolke war riesengroß. Und wenn sie wütend wurde und schlechte Laune bekam, musste Litti mit einem heftigen Gewitter rechnen. Sobald es blitzte und donnerte, gingen die Ziegen vor lauter Angst durch. Und wenn sich die Wolke verfinsterte und in Hagel ausbrach, war von der Herde bald nichts mehr übrig. »Wo ziehst du denn jetzt hin, Odei? Nun sag schon!« Die Wolke antwortete ausweichend. Sie sprach von einem fremden Land, von einem, in dem es keinen Krieg gab. »Ist in unserem Land Krieg?« Litti schaute sich um. Das Gras schaukelte im Wind. »Hier herrscht kein Krieg.« »Noch nicht«, erwiderte die Wolke. »Aber der König hat nichts mehr zu sagen. Und die Armen werden immer ärmer. Lange werden sie sich das nicht mehr gefallen lassen.« Littis Blick streifte über die Landschaft. Da waren Wiesen und Wälder und sanfte Hügelkämme. Dahinter rauschte das Meer. »Wie soll ich auf Wanderschaft gehen? Ich habe ja gar keine Schuhe. Und was soll ich mit den Ziegen machen? Na gut, die fressen auch allein, aber einer muss doch auf sie aufpassen.« Die Wolke lachte und Litti seufzte. Sie musste unter allen Umständen höflich bleiben. »Warum ziehst du nicht weiter und schnappst dir ein anderes Kind? Meine Eltern brauchen mich. Was soll aus meinen 7 Geschwistern werden?« Litti lebte im spanischen Baskenland in San Federico, dem Dorf, in dem sie geboren worden war. Sie wohnte in einer Gasse, wo zwischen Feldsteinhäusern der Wind fegte. Magere Katzen strichen an Mauern entlang. Die Leute waren arm und hatten wenig zu essen. Bisher war Litti mit ihrem Leben zufrieden gewesen. Nun bekam sie plötzlich Fernweh. Obwohl sie Paris oder Palermo nicht kannte, nicht einmal Bilbao hatte sie gesehen, fing sie an, von fremden Städten und fernen Ländern zu träumen. Sie wollte unbedingt mit einem Kamel die Wüste durchqueren und übte mit ihrer Lieblingsziege Samponita. Mit Samponita wanderte sie durch Berg und Tal und ihre Herde lief hinterher. Als Litti mitten im Sommer in der glühenden Mittagshitze allein hinüber ins Nachbardorf Santa Clara gehen wollte, fingen ihre Eltern an, sich Sorgen zu machen. Zwar erblickte man am Horizont den Kirchturm, doch hatten sie noch niemals den Wunsch verspürt, Santa Clara selber zu erkunden. Niemand aus San Federico war je in Santa Clara gewesen, weil es dort nichts Außergewöhnliches gab. Der Vater, der wie fast alle Männer in San Federico Federico hieß, einen Schnauzbart und eine Baskenmütze trug und Tabak kaute, hätte Litti trotzdem gern nach Santa Clara begleitet. Doch die Mutter ließ das nicht zu. Kein Marsch nach Santa Clara! Litti fragte sich, ob sie sich einem ihrer 7 Geschwister anvertrauen sollte. Aber das war wohl zwecklos. Es war ein Graus, 7 unbrauchbare Geschwister zu haben. Eine Freundin hatte Litti nicht, weil alle Mädchen im Dorf zickig waren. Dafür hatte Litti einen Freund, Federico Perfecto, Spitzname Icofetio. Er verstand es, aus Kupferdrähten und kleinen bunten Steinen schönen Schmuck herzustellen. Icofetio wurde von Litti an einem klaren Hochsommermorgen, an dem die orangerote Sonne den Wellen des Atlantiks entstieg, in ihre kühnen Pläne eingeweiht. Ich hau ab. Es ist für immer. Ich werde fliegen. Mit einer Propellermaschine. Icofetio schwankte noch, ob er Juwelier werden sollte oder Reptilienforscher. Er hockte mit Litti auf einem spitzen Felsen und stierte aufs Meer. Beide wackelten mit den nackten Zehen, während sie einander kampflustig anschwiegen. Denn obwohl Icofetio genau wusste, dass er viel zu feige war, den Kochtöpfen seiner Mama den Rücken zu kehren, tat er so, als brauche er Bedenkzeit. Erst als es schon Mittag wurde und die Sonne gleißend auf sie herunterbrutzelte, gestand er, dass er nicht mitkommen werde. Das habe ich mir gedacht. Icofetio ärgerte sich, weil Litti ihn durchschaute. Boshaft erinnerte er sie daran, dass sie sich um die Ziegen kümmern und im Herbst wieder in die Schule gehen musste. Ich kann auch anderswo zur Schule gehen. Die ganze Welt ist von Schulen überzogen, wie von Löwenzahn. Die Nomaden haben sogar Wüstenschulen. Obwohl da sonst nichts wächst, kein einziger Grashalm. Litti hatte eine wundersame Angewohnheit. Sie erfand Geschichten. Damit sie richtig spannend wurden, konnte es vorkommen, dass sie log. Sie log nur ein ganz kleines bisschen, aber immerhin genug, dass sich die Balken des Beichtstuhls bogen. Aber das störte keinen, am allerwenigsten den hochwürdigen Monsignor, der in einem besonders modrig muffelnden Beichtstuhl in der Kathedrale San Federico saß und Littis Geschichten außerordentlich genoss. Doch als sie ihm nun kniend und mit gefalteten Händen im trüben Dämmer des kleiderschrankartigen Kastens beichtete, sie werde San Federico und das Baskenland verlassen, da hatte der Monsignor doch noch eine Frage. Wie ich das anstellen will, ist doch ganz einfach. Der Monsignor wischte sich eine Träne aus dem Mundwinkel. Er hatte die kitschige Angewohnheit, im Schutz der Dunkelheit grundlos zu heulen. Ist doch klar, ich werde fliegen. In einer Propellermaschine. Man schrieb das Jahr 1927. Lindbergh war eben von New York nach Paris geflogen. Und Hermann Köhl schwebte im Ost-West-Flug überm Atlantik. Ich werde als erste Pilotin und Flugkünstlerin nach Afrika aufbrechen. Mit welchem Modell? Ich denke an ein Flugzeug der Firma Klemm mit 60 PS starkem Motor. Monsignor erteilte Litti den Segen, weil er ihre Vorstellungen zeitgemäß fand und das allgemeine Gejammer über die Jahrtausende alte Sesshaftigkeit nicht mehr aushalten konnte. Als sie vor der Kathedrale San Federico in die flimmernde Hitze trat und mit kleinen, nachdenklichen Schritten die Calle de Federico hinunter nach Hause ging, fasste Litti einen Entschluss. Sie drehte sich um und lief direkt nach Santa Clara. wo sie sich bei Sonnenuntergang auf der Königin Elisabeth einschiffte, die von den Kanarischen Inseln nach Hamburg unterwegs war. Wie komme ich nur auf das Schiff? Es war ganz einfach. O'Day, die sprechende Wolke, hatte einen genialen Plan. Litti sollte auf der Brücke warten und heimlich die Passagiere beobachten. Sobald ein kleines Mädchen darunter war, musste sie sich nur den Namen merken. Da, eine dicke Göre mit roten Zöpfen betrat mit ihren Eltern das Schiff. Ein Angestellter der Schifffahrtsgesellschaft, der eine schwarze Uniform trug, fragte nach ihrem Namen. Sie hieß Clara. Ihr Name wurde auf der Liste abgehakt. Litti wartete auf einen günstigen Moment. Ich heiße Clara. Ich war schon an Bord. Meine Eltern haben mich nochmals an Land geschickt, weil ich vergessen habe, mich von meiner Großmutter zu verabschieden. Es funktionierte. Der Uniformierte ließ Litti aufs Schiff. Damit war die größte Schwierigkeit überwunden. Trotzdem war ihr nicht recht wohl, denn sie hatte weder Geld noch Schuhe dabei. Und ihr Durst war so groß, dass die Zunge ihr wie ein Lappen am Gaumen klebte. Doch auch dieses Problem ließ sich fürs Erste beheben. Ein mildtätiger Matrose gab ihr Bier, Brezel, eine Decke und ein Buch. Eine Woche später dockte die Königin Elisabeth im Hamburger Hafen an. Mit ihren knallroten Zöpfen, der bunten Flickenschürze, den geringelten Strümpfen und den ausgebeulten Seemannsstiefeln sah Litti aus wie die Mutter von Pippi Langstrumpf. Doch wie hätte sie das ahnen sollen? Man wusste 1927 noch nichts von Pippi Lotta, Victualia, Rolgardina, Pfefferminz, Ephraimstochter Langstrumpf. Litti besaß eine Decke aus echtem Ziegenhaar, die sie dem mildtätigen Matrosen abgeluchst hatte. Nachts wickelte sie sich darin ein. Mit ihren winzigen Händen befühlte sie zärtlich den Stoff und es war, als streichelte sie das struppige Fell von Zamponita. Selbst Anfang Juli war es an der Hamburger Elbe so kalt wie am Eismeer. Außerdem windete und regnete es und O'Day, die sprechende Wolke, hatte alle Hände voll zu tun. Unermüdlich kreiste sie über Hamburg und nahm dabei die unterschiedlichsten Gestalten an. Es ist unglaublich. O'Day wechselt dauernd die Gestalt. Einmal ähneln sie Onkel Alfredo, wie er am Spiegel steht und sich die Krawatte bindet. Es ist die Breite mit dem schwarz-weißen Kuhmuster, die er nur trägt, wenn er im Büro mit dem Buchhalterverwalter reden muss. Onkel Alfredo ist grau vor Ärger. Sein schwarzer Schnurrbart zittert gewaltig. Und als er mit dem Knoten fertig ist, wird er bleich wie ein Leintuch. Ein anderes Mal trat O'Day mit schneeweißen Watteflügeln auf. Sie gleicht einem Schutzengel, der einen Schwan verspeist. Der Schwan wedelt mit dem Schwanz, sträubt die Federn und wehrt sich wie verrückt. Bei diesem Platterregen streikten die öffentlichen Verkehrsmittel, weil die Busse keine Scheibenwischer hatten. Die Hamburger weigerten sich auch, Regenschirme zu benutzen. Die ganze Stadt lag lahm. Sogar am Hafen verzögerte sich die Abfahrt der Schiffe, als nun auch noch Nebel aufkam. Litti hatte Hunger. Sie sah den grobschlächtigen Fischern zu, die ihre Heringe in rostigen Tonnen vor sich herrollten, und dachte an die Sardineras, an die Sardinenverkäuferinnen in San Federico. Sie balancieren die Körbe mit den Fischen wie Königskronen auf dem Kopf. Es war kein Hexenwerk für Litti, an ein paar Heringe zu kommen. Die wilden Seeleute zitterten, als sie mit flammendem Haar auf sie zutrat. Dennoch war es vollkommen unmöglich, ein Schüsselchen Talo zu kriegen. Es gab nämlich kein Talo. Die Hamburger hatten den Maispudding noch nicht erfunden. So gesehen war es die Wildnis. Am helllichten Tag lag Litti an der zugigen Elbe im Sand und blinzelte den Schiffen hinterher. Die Wellen des Eismeers leckten am Ufer. Es war kalt, aber klar. O'Day hatte sich leer geregnet und über Litti wölbte sich der stechend blaue Himmel. Da bekam sie Heimweh. Sie blinzelte. So sehr vermisste sie ihre Lieblingsziege Sambonita und das Schluchzen des Monsignor. Doch was Litti am meisten fehlte, waren die Feigenbäume. Sie dachte an das begütigende Rauschen in der Nacht und an eine Unzahl klebriger Früchte, die schneller verrotteten, als man essen konnte. Littis Zunge erinnerte sich an die stechende Süße, wenn das weiche Feigenfleisch im Mund zerfloss. Litti erwachte mitten in der Nacht. Sterne blinkten am Himmel. Ein Mundwinkel des grashalmfein grinsenden Sichelmonds verschwand hinter der sprechenden Wolke. Grillen zirpten. Wo bin ich, Odei? Bin ich wieder zu Hause? In San Federico? Oder bin ich vielleicht schon in Afrika? Die Wolke schwieg, weil sie schlief. Litti lag an Bord eines Frachtschiffs und fuhr auf einem breiten Fluss gen Süden. Bevor sie sich in ihre Decke hüllte und sofort wieder in den Tiefschlaf sackte, fiel es ihr ein. Sie hatte in Hamburg als Küchenfee angeheuert und jetzt fuhr sie den Rhein hinauf und es wurde beständig wärmer. Das Schiff gehörte einem großzügigen Spanier deutscher Abstammung, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Not im Deutschen Reich zu lindern. Viele Menschen hatten keine Arbeit und nichts zu essen. Nun wollte der Spanier den Hunger eindämmen, indem er massenhaft Reis mit Huhn und Thunfisch spendierte. Mit ihren winzigen Händen schöpfte Litti Paella, um sie an die hungrige Bevölkerung des Ruhrpotts zu verteilen. Bereits auf der Höhe von Duisburg schien zaghaft die Sonne. Kurz vor Karlsruhe wurde es warm. Litti wollte nach Karlsruhe, weil Odei ihr dazu geraten hatte. Odei kam viel herum und kannte sich aus. Karlsruhe war ideal, sagte Odei, denn die Stadt war badisch und die Badener hatten Ähnlichkeit mit den Basken. Sie waren zornige Zwerge, kleinwüchsige Aufrührer und Aufwiegler und Aufständler. Sie schrien nach Unabhängigkeit und zettelten Revolutionen an. Litti kam das sehr entgegen. Sie gewöhnte sich in 7 Tagen fast vollständig in Karlsruhe ein. Dabei half ihr Madame Häberle, die ein Stubenmädchen suchte für ihre vornehme französische Pension, die sich auf dem Gelände eines allerdings eher schmutzigen Bauernhofs befand. Madame Häberle besaß einen Sohn, der auf den krautigen Namen Ignaz hörte. Er hatte blonde Haare, abstehende Ohren und Sommersprossen. Er litt unter den großen Ferien. Bevor er sich beim Schweinemelken zu Tode langweilte, wollte er Litti badisch beibringen. Sein Angebot machte ihn so verlegen, dass er leuchtete wie eine Glühbirne. Litti willigte begeistert ein. Bald beherrschte sie einen Bruchteil des badischen Dialekts, eines alemannischen Singsangs, der, wie das Baskische, etwas Rollendes und Wiegendes hatte. Madams Gatte Eugen Wilhelm, ein einfacher Bauer, war der bekannte Flugkapitän Häberle. Das hatte Odei natürlich gewusst, weil sie ihm in den Lüften bereits begegnet war. Als Pionier der Luftfahrt hatte er schon zu Kaisers Zeiten den Bodensee umrundet. Und im Vorjahr, anno 1926, war Häberle als Flugkünstler und Bruchpilot zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden. Er flog ein altertümliches Kampfflugzeug aus dem Weltkrieg, den man damals noch nicht Ersten Weltkrieg nannte, weil man nicht wusste, dass der Zweite vor der Tür stand. Es war ein klappriger Fokker-Dreidecker. Durch die kurze Spannweite der Tragflügel entwickelte er einen ungeheuren Auftrieb. Das Flugzeug war so wendig, dass Kapitän Häberle stolz war, es jedem vorzuführen, selbst dem Stubenmädchen. Der Probeflug verlief grandios. Das Flugzeug schwebte dahin wie geschmiert und Litti betrachtete die Spielzeugstadt, die unter ihr wegfloss. Die Pferdewagen waren so klein wie Ameisen und die Leute läusehaft. Doch plötzlich knallte es und das Fluggerät neigte sich. Dann fing es an zu schwanken und zu schaukeln. So sehr sich der Kapitän auch bemühte, den Gashebel herumzureißen und mit Hilfe von allerlei Klappen und Strippen zu steuern, das Gerät verlor unablässig an Höhe, torkelte wie ein betrunkener Seemann an das rechte Rheinufer und blieb im seichten Wasser liegen. »Der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch ist geplatzt«, bemerkte Heberle trocken, stieg aus und stapfte durch den Fluss. Litti lobte ihn für seine meisterhafte Bruchlandung. Gemeinsam zogen sie den Dreidecker an Land. Er fuhr auf 4 Fahrradreifen und hatte Holzkufen wie ein Schlitten. Häberle nahm einen neuen Schlauch aus der Werkzeugkiste. »Sackerlott«, fluchte er, »das war eine Pleite, die ich ungern auf mir sitzen lasse.« »Das heißt, wir starten noch mal neu?« Der Kapitän nickte und lachte schallend, als er Littis verdutztes Gesicht sah. Plötzlich leuchteten ihre Augen auf. »Au ja! Aber jetzt fliege ich!« Auf dem Karlsruher Flughafen machte Litti binnen weniger Wochen den A-Klasse-Schein, den A1-Schein für Seeflug, den B1- und den Blindflugschein. Damit war sie Pilotin und berechtigt, einen Passagier mitzunehmen oder einen Co-Piloten. Ignaz kam dafür aber nicht in Frage, weil er Flugangst hatte und am Boden klebte wie Pech. »Dann muss er eben zu Hause die Schweine melken.« »Warum miest du, Ode? Bist du etwa anderer Meinung? Dann drücke dich bitte deutlich aus. Oder hat es dir die Sprache verschlagen? Ich bin jetzt der Kapitän, Ode. Wenn ich dich etwas frage, hast du gefälligst zu antworten. Sonst werde ich mich über dich erheben und meinen Treibstoff auf dich runterspucken.« Da war Litti im Taumel des Glücks wohl etwas übermütig geworden. Odei war ordentlich beleidigt. Sie beschloss, sich bei der ersten Gelegenheit nach Kräften zu rächen. Mit dem Flugzeug der Firma Klemm wurde es nichts. Litti flog mit einem Avro Tutor Biplane, Kennzeichen F0815, Farbe Sauerkrautgelb. Sie war glücklich. Diesen Doppeldecker, der nur einen einfachen Holzpropeller besaß, hatte Kapitän Häberle ihr besorgt. Am 12. September 1927 startete Litti morgens um 9:30 nach einem ausgiebigen Frühstück. Die Sonne schien mild. Es war absolut windstill, kein Wölkchen am Himmel. Die Luft war klar, die Sicht ausgezeichnet. Litti brachte den Doppeldecker in Startposition, hoppelte über das Rollfeld, beschleunigte und erhob sich ruckelnd in die Lüfte. Vom Cockpit aus genoss sie einen herrlichen Blick. Die Häuser wichen Wiesen und Wäldern. Sie überquerte den Rhein, der übertrieben blau glitzerte. Als sie die vorgeschriebene Flughöhe erreicht hatte, entschwebte Litti mit einer zierlichen Linkskurve gen Frankreich. Während sie mit einer eleganten Schleife einen struppigen Wald überflog, krallte sich etwas in ihre linke Schulter. »Vielleicht ist es ein Rabe oder ein anderer großer Vogel«, dachte Litti, die zu beschäftigt war, um sich umzudrehen. Sie freute sich. Nun hatte sie einen Begleiter, mit dem sie sich unterhalten konnte, solange die blöde Odei eingeschnappt war. Der Rabe packte fest dazu. Im Kampf gegen den Fahrtwind brachte er eine beträchtliche Kraft auf. Zu Hilf, krächzte er. Ich hab so Angst, ich prestier's nimmer. Die Stimme kenn ich doch. Das war eindeutig einer, der sich vor dem Fliegen fürchtete. Ignaz! Entsetzt warf Litti einen Blick nach hinten. Der luftkranke Ignaz hockte im Schülercockpit, beugte sich über die Reling und fing an zu würfeln. Er kotzte Hefezopf und Kakao und Speck und Brotwürfel aus und Apfelsaft und überhaupt alles, was badische Bauernbengel damals im Magen hatten. Litti, die auf Sicht flog, wollte geschwind notlanden. Vor ihr tat sich auf 1247 Meter Meereshöhe der Gipfel des Elsässer Bällchen auf. In diesem Augenblick, Litti hatte schon das Höhenruder aufgeklappt und befand sich im Sinkflug, türmte sich vor ihr eine unerhörte Wolkenwand. Litti raste mitten hinein. Odei, hau ab! Die Wolke hatte sie voll in ihrer Gewalt. Litti sah nichts, absolut nichts mehr. Stur raste sie geradeaus durch die weiße Hölle. Ignaz schrie. Litti gab ihm ein Karamellbonbon, das zaubern konnte. Sie hatte 3 davon. Ihre Großmutter, die Matrona, hatte sie gebacken. Sofort war er still und schlief ein. Litti war voll konzentriert. Nun machte es sich bezahlt, dass sie auf Blindflug programmiert war. Fast hätte sie es geschafft, der sprechenden Wolke zu entkommen. Doch O'Day kriegte nicht genug, stichelte böse und beschmutzte die Familienehre. Litti traute ihren Augen nicht, als sie plötzlich wieder etwas erkennen konnte. O'Day hatte sich verwandelt. Sie sah plötzlich aus wie die Matrona. Großmütterchen, bist du das? Ach, hör auf, sie nachzuäffen, O'Day! O'Day hatte sich ordentlich aufgedonnert. Sie glich Littys himmlischer Großmutter, einer winzigen Frau von stattlichem Umfang, die einen Zopf trug, der ihr bis zu den Kniekehlen reichte. Die Matrona galt als Säulenheilige der Familie, denn sie hieß Maria del Amparo. Amparo, das bedeutet Schutz, Asyl, Brüstung. Die Matrona steckte in einem fassförmigen schwarzen Kleid, das an den Ellbogen speckig glänzte. Ihr Gesicht erfüllte ein strahlendes Lächeln. Mit ihren zwergenhaften Händen segnete sie die Kinder und presste sie an ihre wogenden Hüften, bis sie zwischen ihren gewaltigen Brüsten versanken wie in einem tosenden Meer. Sie setzte sich stets an den Kopf des Tisches. Nicht ihr Mann, Federico Alberto, durfte dort sitzen. Nein, sie ließ sich auf den angestammten Platz des Häuptlings fallen, gütig, grinsend, fett. Sie war so fett, dass man wegen ihr den Tisch wegrücken musste. Mutter tat das gleichmütig um Nachsicht bitten, Tag für Tag. Wir saßen alle am Tisch, Jahr um Jahr mehr Geschwister, und die Mutter zog uns zusammen mit dem Tisch die Löffel weg. Und dann haben wir versucht, wieder an unsere Löffel zu kommen, ohne mit den Stuhlbeinen zu scharren. Denn wer mit den Stuhlbeinen scharrte, kriegte eine geschmiert. Schließlich wurde eine riesen Schüssel aufgetragen mit Paella und Talo. Und in dem Moment zog die Matrona den Tisch wieder zu sich hin, bis sie fast dahinter erstickte. Nun hatten wir zwar die Löffel wieder, aber keinen Zugriff mehr auf die Schüssel, welche die Matrona genüsslich und unter unseren neidischen Blicken auslöffelte. Die Matrona hat die halbe Schüssel gefressen, sämtliches Hühnergebein und Krabbengetier, und wir durften den Boden abkratzen. Weil die Geschichte so traurig war, fing die Wolke an zu heulen. An diesem Spätsommerabend ging über Südfrankreich ein Platzregen nieder, der sich garantiert gewaschen hatte. Jetzt habe ich die Wolke aber ausgetrickst. Die wären wir vorerst los. Gegen Abend war der Himmel strahlend blau. Der Sonnenuntergang gigantisch. Litti roch salzige Meeresluft. Die Dämmerung brach herein. Aus dem Tag wurde ein Nachtflug. Und plötzlich war der Tank leer. Als Litti in der Dunkelheit den Hafen von Marseille ansteuerte und unter sich den Leuchtturm und die endlose Lichterkette der Strandpromenade erblickte, wurde ihr klar, dass sie keinen Sprit mehr bekam. Es war bereits nach Mitternacht und die Franzosen aßen von 8 bis 11 Uhr, schlürften noch ein Likörchen und gingen sofort ins Bett, ohne sich die Zähne zu putzen. Litti zog eine breite Schleife über den Fischereihafen. Im schwarzen Wasser, in das der Mond weiche Wellen ritzte, schwammen von einer Funzel erleuchtete Fischerboote. Die Maschine, die sich im Sinkflug befand, war jetzt tief genug, dass Litti die rosarot glänzenden Innereien eines schuppigen Thunfischs erkennen konnte, der gekrümmt auf dem Bootsboden lag. Litti landete den Flieger auf dem Dach einer langgezogenen Fischmarkthalle. Die Räder setzten so sanft auf, dass den Fischern, die an derben Holztischen saßen, Kautabak kauten und Karten spielten, nicht eine einzige Karte aus der Hand fiel. Nur einer hob sein linkes Augenlid. Es war ein bärtiger Muschelpflücker namens Jean-Pierre, der die Muschelbänke nach Gehör fand. Beim leisesten Laut, der vom Dach kam, zuckte seine Ohrmuschel. Sofort sprang er auf, ließ die Karten fallen und rannte polternd, mit einem Säbel bewaffnet, wie ein Wilder die Treppe hoch. Litti hörte ihn nicht, weil der Holzpropeller immer noch träge schleifend ausschwang. Der Motor dampfte und Ignaz wachte auf. Als Litti mit bebenden Beinen das Cockpit verließ und die Ziegenledermütze abstreifte, stutzte sie. Aus dem Kamin des Fischlokals, der am Rand des Daches aufragte, drang die allzu bekannte Stimme eines Stimmbrüchigen, der sagte: Wisst ihr eigentlich, ihr französischen Fischköpfe, dass es in der Wüste Sahara die allerbesten Schulen gibt? Federico Juan, mein ältester Bruder, der Koch, was hat der denn hier zu suchen? Ist er etwa verantwortlich für den ranzigen Geruch nach verdorbener Fischsuppe? In diesem Augenblick hatte Jean-Pierre, der Muscheltaucher, die Dachluke erreicht und riss wie verrückt daran herum. Doch der Riegel war eingerostet. Mein Bruder darf uns nicht sehen. Als Erstgeborener hat er doch das Recht, mich sofort zurückzuschicken. Litti, die nicht wusste, in welcher Gefahr sie sich befand, schnaubte verächtlich. Es war kaum zu glauben. Aber Federico Juan, der über bescheidene geistige Mittel verfügte, musste San Federico ebenfalls verlassen haben. Wir müssen verschwinden. Bloß wie? In diesem Augenblick stand Jean-Pierre vor ihnen, der Muschelhorcher, säbelschwingend, gierig, mit blitzenden, blutunterlaufenden Augen. Sein Gesicht glühte, sein lippenloser Mund verzog sich zu einem Skorbutgrinsen. Er machte zwei Schritte auf Litti zu. Auf einmal trat Ignaz nach vorn und verbeugte sich. Heureux, schrie der Muschelpirat. Très heureux, ich habe dich sofort erkannt, du kleines Osenscheißer. Er packte ihn und brach ihm beinahe die Rippen. Litti stand da mit offenem Mund. Jean-Pierre und Ignaz waren alte Freunde. Bitte sehr, wir hätten gerne ein kleines bisschen Treibstoff. Würde es Ihnen etwas ausmachen, uns ein, zwei Kanister zu besorgen? Ich weiß nicht, entgegnete Jean-Pierre. In Marseille gibt es seit Wochen nicht ein Liter Benzin, aber ich habe zwei Fässer frische Fischsuppe geköcht. Sie ist so feurig und fett, dass es eigentlich funktionieren müsste. Tja, von mir aus würde ich die Suppe lieber auslöffeln. Sie hatten vorzüglich gegessen und eine überaus angenehme Nacht verbracht. Federico Juan hatte Litti ziehen lassen, unter der Voraussetzung, dass sie schnellstens den Heimweg antrat. Am nächsten Morgen machte Litti die Maschine noch vor Sonnenaufgang startklar. Doch als sie den Propeller ankurbelte, gab der Motor ein miserables Geräusch von sich. Er fauchte und aus dem Auspuff züngelten spitze blaue Flammen. Womöglich doch keine so gute Idee, den Rest der Fischsuppe in den Benzintank zu kippen. So können wir nicht starten. Wenn die Maschine Feuer fängt, ist es aus. Was meinst du? Ode, wer auf dich Verlass? Würdest du den Brand löschen und uns, falls nötig, das Leben retten? Litti suchte vergeblich nach der sprechenden Wolke. Odei war nicht da. Sie hatte sich beim Weinen gründlich leer geregnet. Ignaz hatte eine Idee. Er nahm einen Schöpfer und fischte die Chilischoten aus dem Tank. Nach getaner Arbeit startete das Flugzeug um 7.50 Uhr Ortszeit. Zwar war es noch etwas kühl, doch der wolkenlose Himmel war von einem durchscheinenden Blau. Ignaz und Litti ließen Frankreich hinter sich. Sie hatten sich fest angeschnallt. Unter ihnen wogte das gefräßige Meer. Beide Hände am Gashebel hielt Litti Kurs auf Afrika. Mehrfach drehte der Wind. Die Propellermaschine wurde von unsichtbaren Kräften hin und her geschleudert. Vor ihnen lag Algier. Eine endlose Ansammlung von Würfeln und Quadern in einem sanften Sandbraun. Dazwischen ragten die Türme einer Moschee auf. Und Litti hörte deutlich die Gebetsrufe Ali des Muezzins, der auf dem Balkon eines himmelhohen Minaretts stand. Der Doppeldecker befand sich nur noch 500 Fuß über Normalnull und sank stetig weiter, ehe ihn eine Luftböe wieder in die Höhe trieb. Ich kann bei diesem Sturm nicht landen. Ich muss aber. Die Zündkerzen sind total verhüllt. Außerdem setzt ein Kolben aus. Wir hätten nicht mit Fischsuppe fliegen dürfen. Aber naja, Onkel Alfredo ist sogar mit Minestrone geflogen. Mit einem Blackburn Monoplane flog er am Vorabend des Kriegs von San Federico via Rom in die Sahara. Reiseziel war Timbuktu. Der Schlenker nach Rom war idiotisch, doch auf Onkel Alfredo warteten dort 60 Paar Sahara-Schuhe. Handgearbeitete Rindslederschuhe mit Lochmuster, durch die der Sand hindurchwehen konnte. Das waren die einzigen Halbschuhe, die man in der Wüste tragen konnte, ohne sandige Zehen zu bekommen. Cosimbele Okuwane, ein einflussreicher Tuareg-Häuptling, hatte sie bei meinem Onkel bestellt. Du kannst dir vorstellen, wie Alfredo fluchte. Es gab nur einen einzigen Schuhmacher, der diese Schuhe nähen konnte. Budino Zampone, ein stolzer Römer, der in einer jämmerlichen Schuhmacherwerkstatt im ärmlichen Stadtteil Trastevere hockte, Hammelhoden fraß und auf den Boden spuckte. Ich glaub, mir steige, meinte Ignaz. Mit angehaltenem Atem verfolgte er, wie die Propellermaschine an Höhe gewann. Wie sandige Schuhschachteln flossen die niedrigen Häuser Algiers unter ihnen weg. Ignaz beobachtete schwarz gekleidete Gestalten, die ameisenhaft in die Moschee huschten. Als er den Blick hob, sah er das Minarett genau vor sich. Sie flogen exakt darauf zu. Budino Zampone händigte meinem Onkel die Schuhe aus, unter der Bedingung, dass er 3 Fässer Minestrone bei ihm kaufte. Alfredo ging wohl oder übel darauf ein. Allerdings hatte er keine Ahnung, wo er den Gemüseeintopf verstauen sollte. Sein drahtiger Eindecker erreichte zwar Rekordgeschwindigkeiten, doch er besaß kaum Stauraum. Es war schon schwierig genug, 60 Paar Schuhe darin unterzubringen. Damit das Flugzeug nicht zu schwer wurde, schüttete Onkel Alfredo die Minestrone in den Benzintank. Und weißt du, was dann passiert ist? Über der Stadt Tamanrasset riss das Abspannseil. Der rechte Tragflügel brach und Onkel Alfredo musste auf der Trans-Sahara-Straße notlanden. Ignaz stierte gebannt auf das Minarett. Er widmete sich den hübschen Mosaiken, die das Gesims unter dem Kuppeldach zierten. Bald konnte er die Sechsecke, Sterne und Bandmuster unterscheiden, denen sie entgegenrasten. Alfredo flog mit der Minestrone wie eine Eins. So kam es, dass er zu schnell wurde. Mit der geballten Kraft einer Rakete krachte das Getriebe in den Sand der Sahara. Konzentriert steuerte Litti auf den Turm zu. Mit aller Gewalt versuchte Ignaz, sich abzulenken. Interessiert erkundigte er sich, was Cosimbele Okuwane gemacht habe, als Onkel Alfredo ihm die 60 Paar Sahara-Schuhe brachte. Sie trafen sich in einer Fata Morgana von Timbuktu. Onkel Alfredo war auf einem Kamel angereist mit 59 Männern, die ihm als Begleitschutz dienten. Und er konnte einfach nicht begreifen, dass er in der Fata Morgana stand. Eigentlich ist das unmöglich, aber die Fata Morgana von Timbuktu war eine blühende Stadt voller Lehmhäuser, ohne Lehm, voller uralter Moscheen, die aus nichts als flimmernder Hitze bestanden. Entgeistert fragte Ignaz, ob denn die Männer, die mit dem Onkel kamen, echt gewesen seien. Na, allerdings, die trugen 59 Paar von Onkel Alfredos Schuhen. Das 60. Paar bekam der Häuptling überreicht, der Sandalen aus zerfetzten Flugzeugreifen an den Füßen trug. Beim Anblick der neuen Schuhe musste er weinen. Aber jetzt pass auf, die 60 Männer gingen in die Moschee. Sie wollten sich bei Allah für Budino Zampones handgearbeitete Rindslederschuhe bedanken, die so gut durchlüftet waren, dass niemals auch nur ein einziges Sandkorn darin hängen blieb. Sie zogen also draußen ihre Schuhe aus, gingen hinein und beteten. Und nachdem sie ein Dankgebet gesprochen und den Gebetsraum verlassen hatten, trauten sie ihren Augen nicht. Alle 120 Schuhe waren weg. Riesenhaft ragte das schlanke Minarett vor ihnen auf, exakt vor ihnen. Bis zur letzten Sekunde hielt Litti darauf zu. Dann flog sie einen gewagten Schlenker nach links, gewann an Höhe, schnallte sich ab, schwang ihren Sicherheitsgurt wie ein Lasso und warf ihn auf das Kuppeldach. Er rutschte auf die Brüstung des Balkons, auf dem Ali der Muezzin stand. In einem halsbrecherischen Manöver versuchte Litti, so nah wie möglich an ihn heranzufliegen. Erst sank sie ein wenig zu tief, dann stieg sie wieder zu hoch. Doch schließlich gelang es ihr, die Maschine auf Höhe des Balkons in der Luft zum Stand zu bringen. Der Muezzin sah den Sicherheitsgurt und kapierte sofort, dass Litti und Ignaz in Luftnot waren. Er band den Gurt an der oberen Gelenkstrebe des Flugzeugs fest. Weil er viel zu kurz war, knotete er ein Seil daran und wand es um das Minarett. Litti machte den Motor aus. Wie ein Aufzug sauste die Propellermaschine ein Stockwerk nach unten. Sie pendelte und schaukelte und hing zappelnd in der Luft. Ein Jahrhundertereignis. Es war die erste moderne Motormaschine, die jemals an einem Minarett baumelte. Unten auf der Straße liefen die Schaulustigen zusammen. Ali, der Muezzin, lachte und kreischte vor Begeisterung und streckte Litti und Ignaz beide Hände entgegen. Heiße Sandstürme peitschten Algier. Die feinen Körner stachen wie Nadeln. Die Stadt lag da in einem ockerfarbenen Licht unterm gelbbraunen Himmel. Und gelbbraun schien die sengende Sonne. Die Häuser waren zugedeckt vom Gelbbraun. Sie verschwanden wie unter Schnee. Der ockerfarbene Sand wirbelte durch die Straßen. Ali half ihnen, die Maschine abzuseilen. Litti reinigte und reparierte die schadhaften Teile. Dann bekam Ignaz seine erste Flugstunde. Beeil dich, wir müssen zur Schule! Aber Ignaz schüttelte nur den Kopf. In die Sahara fliegen bei dem Gegenwind? Litti wollte es unbedingt versuchen. Sie entgingen nur knapp dem Schicksal, als Wüstenmumien zu enden. Na gut, die Tuareg-Schulen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wir werden anderswo unserer Schulpflicht nachkommen. Denn Schulen gibt's wie Unkraut, die vergehen nicht. Und wo eine dicht macht, machen drei wieder auf. Die Maschine machte einen großen Bogen um das Land der Tuareg. Und der Wind trieb sie schließlich auf die offene See hinaus. Gemächlich tuckerte der Doppeldecker über den Indischen Ozean. Nachdem er das Rote Meer und den Golf von Aden hinter sich gelassen hatte, überflog Ignaz das nördliche Somali-Becken. Er hielt Kurs auf die Serengeti. Allmählich wurde das Trinkwasser knapp. Litti erblickte einen perlweißen Sandstrand. Braune Kinder standen in einem Fischerboot und sprangen wie Pfeile ins Wasser. Weiter draußen auf dem Meer tanzten silberne Delfine. Die Luft war leicht diesig, das Wasser dunkelblau. Zwischen Wogen und Himmel zog fetzenweise Odei dahin. Auf dem Kilimandscharo könnten wir landen. Achtung! Was ist denn jetzt los? Im Benzintank steckt ein Pfeil. Offenbar will uns der kleine Buschmann da unten den Krieg erklären. Engua, der Buschmann, stand mitten in einer riesigen Rinderherde. Er war nackt bis auf einen Lendenschutz aus Ziegenleder. Seit er von übereifrigen Missionaren eine Büchse Spinat geschenkt bekommen hatte, witterte er in allen Blechtonnen Nahrungsmittel. Er hatte den Pfeil abgeschossen, weil die Maschine so gelb war wie eine Dose Sauerkraut. Ignaz beugte sich nach draußen und streckte den Arm aus. Halt! Lass den Pfeil stecken! Mensch, der dichtet doch ab! Außerdem ist er garantiert vergiftet! Der Pfeil steckte wie ein Korken im Tank. Bei Sonnenaufgang war Engua mit seinen beiden jüngeren Brüdern zu dem geheimnisvollen Baum gelaufen, den ihnen der weise Mafedo gezeigt hatte. Unter seinen Wurzeln wimmelte es von den giftigen Larven des grellgelben Sonnenkäfers. Die drei Brüder hatten 6 Antilopenhörner vollgesammelt. Mit größter Vorsicht hatten sie die Larven geschält, zerquetscht und in der Schädeldecke eines Pavians zu einem braunroten Brei zerstampft. Das Gift war absolut tödlich. Das Pfeilgift kitzelt Odei in der Nase. Kein gutes Zeichen. Wir müssen sofort runter. Aber wie sollen wir hier in Not landen? Unter uns grast eine riesige Rinderherde. Etwas Zauberkraft wäre jetzt nicht übel. Wir sollten unsere letzten beiden Karamellbonbons essen. Schnell steckten sich Litti und Ignaz die Bonbons in den Mund. In diesem Augenblick barst der Benzintank. Sofort stand das ganze Flugzeug in Flammen. Kopf runter! Ignaz gehorchte. Auch Litti duckte sich. Es war brüllend heiß. Sie bekamen kaum noch Luft. Rote, schwarz gepunktete Maden tanzten vor ihren Augen. Dazu grellgelbe Sonnenkäfer. Dann die Bruchlandung. Licht in den Farben des Regenbogens stand über der ostafrikanischen Küste. Die Rinder stoben in alle Richtungen davon. Die Maschine stürzte nieder, 5 Pfeilschüsse vom Kral entfernt. In diesem Runddorf aus Grashütten wohnte ein Stamm aus der fernen Kalahari-Steppe. Die Buschmänner waren Jäger und Sammler. Aber die Missionare hatten ihnen vom sesshaften Leben vorgeschwärmt. Deshalb lernten sie von den Maasai, wie man Rinder züchtet. Ngua stand allein auf der Weide und bestaunte das funkelnde Schauspiel. Mit aufgerissenen Augen stierte er in den glühenden Himmel. Was das Larvengift bewirken konnte. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Ngua hatte Hunger. Bestimmt ließ sich die Büchse, die funkensprühend vom Himmel fiel, ganz leicht knacken. Um seinen Hals hing ein verrosteter Dosenöffner. Nachdem die Missionare mit ihren Spinatbüchsen weitergezogen waren, diente er ihm als Glücksbringer. Ngua staunte, als sich zwei Bleichgesichter mit letzter Kraft aus ihrer sauerkrautgelben Dose befreiten. Der Junge sagte, er hieße Ignaz. Er war unverletzt und begab sich schon bald mit Nguas Brüdern auf Antilopenjagd. Das Mädchen hieß Litti. Ihr ging es sehr schlecht. Stundenlang hockte Ngua in seiner Grashütte auf dem Boden und sang. Neben ihm lag, bleich wie Elfenbein, Litti. Ngua kannte sich aus in der Kunst des Heilens. Deshalb sang er tief traurige Lieder, die ihr neue Kraft geben würden. Es machte nichts, dass sie kein Wort verstand. Trotzdem begriff sie im Herzen alles, wovon Ngua ihr erzählte. Litti träumte von gloriosen Jagden, bei denen mehr Antilopen erlegt wurden, als die Jäger tragen konnten, was den großen Geist erzürnte. Oder von Krokodilen, die keine Tränen mehr hatten, weil alle verbraucht worden waren, damit der Fluss nicht austrocknete. Und dann starb der herrlichste Vogel des Buschlands und kein Krokodil konnte weinen. Was ist mit meiner Maschine? Sie ist im Eimer, nicht wahr? Ngua nickte. Er verstand Litti. Er konnte nämlich Baskisch. Welch ein Glück, dass die Missionare, die ihm den Dosenöffner gebracht hatten, der an der Antilopenschwanzschnur vor seinem Bauch baumelte, katholische Basken aus Bilbao gewesen waren. Mein Flieger ist futsch. Wir sitzen in der Falle. Der große Geist wird euch führen, sagte Ngua. Litti wunderte sich, dass er ihre Sprache beherrschte. Doch als Ignaz von der Jagd kam, konnte sie vom Baskischen ins Badische übersetzen, was der Buschmann vorschlug. Odei, erklärte Ngua und zeigte an den Himmel, werde den Weg weisen zurück ins Baskenland. Wir kriegen die Maschine wieder hin. Ngua wird uns helfen, Ignaz. Ngua hat Litti das Leben gerettet. Nach ein paar Monaten kehrte sie ins Baskenland zurück. Und Ignaz kam mit. Später wurde geheiratet. Sie feierten eine wunderbare Hochzeit, auch wenn aus Ignaz nie ein anständiger Pilot wurde. Ganz im Gegensatz zu Litti. Woher ich das alles weiß? Tja, ich war Litti. Die Pionierin der Luftfahrt. Ich habe all diese Abenteuer erlebt. Und noch viele, viele mehr. Damals, als ich den Himmel ganz für mich allein hatte. Das ist lange her. Und meinen Pilotenschein habe ich längst abgegeben. Littis Traumfahrt in der Propellermaschine von Uta Maria Heim. Litti und Erzählerin Hedi Griegeskotte. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Michael Utz. Redaktion Elisabeth Arzberger. Produktion Südwestrundfunk 2006.